Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Freiraus-Podcast. Heute mal eine ganz besondere Folge. Der Benny ist ja, wie ihr wisst, im Urlaub, wurde ja letzte Woche groß angekündigt. Ich habe mir einen ganz guten, besonderen Freund eingeladen und das ist der Samuel. Samuel, sag doch schon mal Hallo. Hallo, guten Morgen. Besonderer Freund klang schon irgendwie merkwürdig, aber danke dafür. Mein besonderer Freund, ja. Sag mal so irgendwie, als ob du mein Betreuer wärst oder so. Dein Betreuer, ja. Ja, fast. Vielleicht betreue ich dich heute ein bisschen durch den Podcast, aber genau. Wir schon alles hin. Ja, das Motto heute, alles neu, liegt daran, dass ich an einem anderen Ort sitze, dass ich mit einer anderen Software aufnehme, dass ich einen anderen Interviewpartner vor allem habe. Und deshalb dachten wir, das wäre heute so ein bisschen das Motto. Wir versuchen heute auch mal ein bisschen anders vorzugehen, was den Ablauf angeht. Wir haben heute eigentlich kein so richtig großes, festes Thema. Ich wollte einfach mal ein bisschen mit dem Samuel drauf losquatschen und dann schauen, was dabei so rumkommt. Und ja, Samuel, du hörst ja persönlich auch gerne Podcasts, musst dich ja irgendwie ein bisschen motiviert haben, hier heute mal mitzumachen. Erzähl auch mal gerade, was du gerne so hörst und warum du Lust hattest, heute mal mit uns teilzunehmen, Bennys Platz mal einzunehmen. Ja, klar. Ja, ich behaupte von mir selber, dass ich den Torm dazu gebracht habe, erstmal Podcasts zu hören. Ich höre schon relativ lange Podcasts, einfach bin irgendwie so über viel, weil ich viel NBA verfolge und da läuft ganz viel über Podcasts, so gibt es richtig gute Sachen. Und das auch immer noch das meiste, was ich höre eigentlich. Also so Sport-Podcasts generell, genau, sind Sport-Podcasts, so dein Metier. Aus Amerika und alles. Habe ich den Torm immer mal überzeugt, dass er auch mal was hören soll. Und jetzt sitzen wir hier. Ansonsten höre ich auch, ja, es geht auch so um manchmal auch irgendwie so Sachpodcasts nicht unbedingt. Es gibt vom Deutschlandfunk ganz coole Sachen, so Hintergrundpodcasts heißen die, da haben die immer ein Thema und da wird dann irgendwie eine Stunde oder was weiß ich drüber. Ja, kenne ich auch, ja. Ja, genau, die sind ziemlich gut. Was haben die noch? Da haben die immer noch Wirtschaft am Mittag, das quasi einfach so Nachrichten. Eine halbe Stunde, 25 Minuten oder sowas, was einem so eine kleine Zusammenfassung gibt. Also im Prinzip sind das eigentlich alles so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so nachrichtenmäßig auch ein bisschen? Ja, jein. Also die ganzen amerikanischen Podcasts, muss ich sagen, die unterscheiden sich nochmal ziemlich so von den deutschen. Also das Deutsche, das klingt halt einfach so nach Radio. Also es ist einfach aufgenommenes Radio im Prinzip. Das sind, glaube ich, sogar die Sendungen, die bei denen im Radio ausgestrahlt werden. Und in Amerika ist mehr... Da ist es auch schon, dass dieses Podcast-Business ja auch schon viel, viel größer. Da haben die immer Sponsoren, die während dem Podcast dann genannt werden und vorgestellt werden, quasi wie mit Werbung. Ja? Okay. Und im Prinzip ist das alles, würde ich sagen, vielleicht schon professioneller, aber irgendwie schon ein bisschen kommerzieller vielleicht. Und dadurch auch die ganze Art einfach ein bisschen anders. Aber die Art ist da doch schon auch so ein bisschen lockerer, oder? Weil so, ich persönlich kenne das auch von diesen Deutschlandfunk-Produktionen. Das ist, wie du ja gesagt hast, schon recht statisch, recht starr eigentlich eine Nachrichtensendung, finde ich immer so, über ein Thema. Vielleicht auch teilweise, wie wir das bis jetzt ein bisschen gemacht haben. Eben, dass man über ein Thema halt eine halbe Stunde quatscht und auch nur darüber. Und ja, mir würde jetzt hier im deutschen Raum halt eben zum Beispiel Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz einfallen, die halt das so ein bisschen auflockern und halt schon irgendwo ein Thema haben, aber eigentlich auch nicht wirklich, ne? Genau, also das ist jetzt schon die extreme Form, würde ich sagen. Höre ich mir auch ganz gerne an, ne? Ist auf jeden Fall lustig. Aber das ist auf jeden Fall schon so dann das andere Extrem, einfach so drauf los. Oh, man weiß ja nicht, vielleicht ist das ja auch alles durchgeplant bei denen. Ja, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht gar nicht die Zeit haben, zumindest Jan Böhmermann, auch noch diese Fest- und Flauschig-Folge so komplett durchzuplanen. Ich meine, der hat ja auch sein Neo-Magazin Royal und so. Ich denke, der ist da schon auch viel eingebundelt und für die ist es vielleicht echt so ein chilliges Projekt, wo die einfach mal drauf losquatschen können. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so ist bei denen. Aber mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn das alles aufgesetzt ist und in Wirklichkeit ist es alles durchgeplant bis letzte Detail. Ja, aber vielleicht will man da auch gar nicht dran denken und ist vielleicht zufriedener, wenn man einfach das so hinnimmt, wie das da rüberkommt. Also generell finde ich halt, müssen wir noch so ein bisschen, also ich persönlich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Produkt, was wir hier erzeugen. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Ich meine, wir sind ja Anfänger in dem Business und wir haben jetzt auch nicht wie Jan Böhmermann oder Olli Schulz schon 20 Jahre vorm Podcast irgendwie Medienerfahrung gesammelt. Und wir grooven uns da noch so ein bisschen ein, was eigentlich jetzt so unser Format ist, was wir erzeugen wollen. Persönlich finde ich es eigentlich am besten, wenn es so eine Art Mischung aus fest und flauschig oder jetzt irgendwie in einem Deutschlandfunk ist. Also man hat irgendwie ein festes Thema, redet darüber. Es ist ja halt jetzt aber auch nicht schlimm, wenn man mal zwischendrin ein bisschen am Witzeln ist oder vom Thema komplett abkommt und dann irgendwie über das Erdnussbutterbrot redet oder so. Was ich, lustiger Zufall, heute Morgen zum Frühstück hatte. Ja, das ist doch nicht schlecht. Isst du das regelmäßig? Also ich esse das eigentlich nicht mehr so gerne. Früher schon, aber... Ah, doch, irgendwie. Machst du das dann so amerikanisch mit Peanut Butter and Jelly oder nur? Ja, schon. Echt? Ja, ich finde so Peanut, also so Erdnussbutter alleine ist schon sehr trocken. Also da beißt man so rein und der Mund zieht sich alles so zusammen. Und wenn finde ich diese Crunchy noch besser, muss ich sagen. Also die ist doch schon noch ein bisschen geiler. Nee, ich esse sogar die andere, aber halt mit Marmelade. Denn ansonsten ist mir das alles viel zu trocken. Welche Marmelade machst du da drauf? Ach, dann bin ich flexibel. Okay, alles, was so im Haus gerade rumsteht. Das ist mir egal, was gerade im Kühlschrank ist. Ja. Also vielleicht, also was hattest du gesagt, die Podcasts, die du hörst, waren jetzt nochmal so Podcast, NBA, NFL-mäßig. Genau, und dann in Deutschland dann mehr diese Radiosendungen, so Deutschlandfunk oder Wirtschaft am Mittag auch. Okay. Ja, bei mir, was mir noch einfallen würde, also ich höre ganz gern diesen Podcast Lerne Psychologie. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, also der ist bei iTunes auch relativ hoch gelistet. Von Matthias Niggerhoff heißt der Autor dieses Podcasts. Und der ist Psychologe in Köln. Und der war auch schon beim Neo-Magazin Royal zu Gast. Bei Jan Böhmermann wurde da ein bisschen veräppelt. Und der macht halt eben so Psychologie-Podcasts. Das ist auch inhaltsbezogen. Der hat halt immer irgendwie ein Thema aus der Psychologie und versucht es halt eben ein bisschen aufzulockern und lehrmäßig rüberzubringen. Macht er das alleine oder was? Ja, der macht das alleine, genau. Der sitzt dann da und hat dann irgendwie als Thema Persönlichkeitsformen oder Persönlichkeitsmerkmale und doziert dann, sage ich mal, so ein bisschen. Aber jetzt halt nicht so unimäßig, sondern schon ein bisschen lockerer. Ist ganz interessant eigentlich, muss ich sagen. Und ja, der kriegt dann oft vorgeworfen, dass sein Stil nicht so gut ist und so. Wie gesagt, der kommt ja auch nicht aus dem Medienbereich, sondern ist halt einfach ein Psychologe. Und ich fände es ganz cool, dass der quasi da auch so ein kostenloses Wissen anbietet. Ist ja auch einfach nicht verkehrt. Das ist sowieso bei Podcasts oder so. Also ich finde das also ein komplettes Medium, was einfach kostenlos ist, ne? Es ist schon irgendwie ein bisschen, so bei den Deutschlandfunksachen und sowas, im Prinzip zahlt man dafür ja GEZ. Ja, das stimmt. Richtig, ja. Aber der macht das halt so nebenbei zum Beispiel. Ja, ich meine, der hat noch eine ganz normale therapeutische Praxis und zeichnet halt diesen Podcast noch bei auf und gibt halt einfach gratis Wissen raus. Das ist halt schon nice. Stell dir vor, du gehst zum Psychologen und erkennst die Stimme wieder so, Moment, ich kenne ihre Stimme. Ich weiß genau, was du jetzt vorhast. Und dann so, Moment, das wird aber nicht jetzt hier gleich im Podcast thematisiert, oder? Was wir hier jetzt... über meine sexuellen Fantasien hier erörtern. Doch, der nimmt dich dann so als Fallbeispiel. Nee, sowas macht er zum Beispiel gar nicht und so natürlich. Okay. Also das ist halt wirklich eigentlich nur, was man fachlich zu irgendeinem Thema zu sagen hat. Und was ich noch ganz cool finde, ist, kennst du die Kunst, dein Ding zu machen von Christian Bischoff? Nee. Also das so ein, also Christian Bischoff, es könnte dich vielleicht auch interessieren. Christian Bischoff war eigentlich der erste deutsche Basketballer, der in der NBA ein Probetraining hatte. Ja, okay. Und also der hat auch erfolgreich Basketball gespielt in der BBL und ist dann irgendwann in die USA und hat sich dann da verletzt und hat gemerkt, dass seine Profikarriere zu Ende ist und war dann in der BBL auch viele Jahre irgendwie erfolgreicher Basketballtrainer, hat dann auch irgendwie einen Titel geholt. Und nachdem er quasi Spieler- und Trainerkarriere abgehakt hatte und gemerkt hat, da geht's irgendwie nicht mehr weiter, hat er sich dann entschieden, so Life-Coach, Motivationscoach zu werden. Und der bietet halt auch so ein bisschen im amerikanischen Stile, da gibt's das ja schon öfter so, irgendwie so Motivations-Life-Coach-Seminare an, die mit so tausenden Menschen in großen Hallen sind und dann da irgendwie so auch ein bisschen spirituell angehaucht, so Seminare abhalten. Und das macht er zum einen auch und der macht halt jetzt eben auch einen Podcast, so einen Motivations-Podcast. Finde ich ganz cool, also geht das auch so um persönliche Zielsetzungen, wie erreicht man Ziele, wie wird man vielleicht ruhiger, wie ist man nicht so nervös oder ja, so Sachen. Ah, okay, eben. Also der geht jetzt nicht auf seine Vergangenheit zurück. Nee, nicht unbedingt, aber zwischendrin hat er immer, sage ich mal, so kleine Anekdoten, also irgendwie zum Beispiel hat er eine Folge gemacht über Hindernisse, Probleme, die dir im Leben auftauchen. Also, und dann sagt er zum Beispiel, diese Folge hieß, glaube ich, Probleme sind Geschenke. Und dass er hat eben auch geschildert, dass er nach der Diagnose, dass er den Profisport beenden muss, natürlich erstmal bei ihm alles zusammengebrochen ist. Er war irgendwie 19 oder so. Und, okay. Ja, und da war halt für ihn immer nur Basketball, Basketball. Er will Profi werden. Und wenn dir das halt dann komplett wegbricht und du merkst, okay, ich kann diesen Sport nie wieder ausführen, dann musst du erstmal gucken, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und da hat er sich dann halt eben zum Beispiel direkt an diese Trainerkarriere dann rangewagt, hat gesagt, okay, das eine geht nicht mehr, da muss man eben nach vorne schauen, was kann ich jetzt machen? Und der bringt das schon immer ganz cool rüber. Manchmal ist er mir, um ehrlich zu sein, so ein bisschen zu esoterisch und da wird es auch ein bisschen, ja, arg, also weiß ich, dann kann ich das nicht so ganz ernst nehmen, wenn er dann so richtig anfängt mit und jetzt alle zusammen und so, weißt du, was ich meine? Okay. Aber was er im Prinzip sagt, ist schon ganz cool, dass man mal darüber nachdenkt. Und man hat eigentlich immer eine Episode, wo man danach sagt, okay, ja, okay, stimmt schon, könnte man mal drüber nachdenken. Könnte ich vielleicht auch besser machen. Ja. Finde ich auch ganz gut. Cool, ja. Kenne ich nicht, aber kann ich mir auch mal anhören. Also kann ich dir auch nur empfehlen, auf jeden Fall. Also lerne Psychologie sehr zu empfehlen und die Kunst ein Ding zu machen. Und fest und flauschig hörst du ja sowieso schon. Ja, das stimmt. Was mir dann noch einfallen würde, also ich habe öfter mal so Führung auf den Punkt gebracht gehört, den Podcast gibt es auch schon mega lange und der, gar nicht, wie der Typ heißt, ich will jetzt auch gar nicht immer die so vorstellen hier und so Werbung für die machen, ich habe ja da auch nichts von, aber der macht halt eben so einen BWL-Podcast und beschäftigt sich halt mit dem Thema Unternehmensführung und der ist halt eben auch Führungsberater, also der Unternehmensberater im Endeffekt und geht dann halt eben in Firmen rein und schaut sich an, was die Führungskräfte da besser machen können. Ja, guckt aber den Führungsstil von denen an. Genau. Ja, cool. Ja, kann ich direkt mal bei meinem Chef anfangen. Echt? Oder bist du dann nicht so zufrieden? Nein, ich bin sehr zufrieden. Hat er vielleicht schon mit dem Coach. Er kam am Montag ins Büro und hat erstmal vom Bäcker irgendwie mega viel Kuchen mitgebracht. Er war nur zu dritt im Büro und er selber hat gesagt, er macht Diät, er will nicht. Okay, dann hat er ja wirklich nur an euch gedacht. Ja. Echt so gut. Nein, also ich glaube, er wusste auch nicht, dass wir nützend Zeit an dem Tag da waren. Also sowas ist, glaube ich, echt auch ganz wichtig, finde ich, als Führungskraft. Also ich meine, du wirst ja, oder beziehungsweise für die Mitarbeiter ist es eigentlich wichtig, weil so kleine Gesten machen eigentlich viel mehr aus, als wenn du jetzt eine Gehaltserhöhung bekommst, sagst du erst auch erstmal vor geil. Auf jeden Fall, ja. Das war bei meinem alten Chef war das auch so, das war einfach so, dass er sich irgendwie so ein bisschen, also auf jeden Fall halt nicht auf eine höhere Ebene oder sowas gefühlt hat. Das ist immer richtig kacke. Ja, und bei dem kam es halt so rüber, dass er immer, wenn er eine scheiß Aufgabe für mich hatte, die halt irgendwie doof war, das ist irgendwie so kopieren oder scannen oder so, weil ich war halt der Praktikant, ne? Das heißt, ich war halt schon die unterste Ebene und irgendjemand muss das ja machen, dass er sich immer dafür entschuldigt hat. Es ist, tut ihm jetzt wirklich leid, es ist jetzt eine scheiß Aufgabe, aber ich müsste jetzt erstmal hier irgendwie 100 Sachen kopieren. Und dann habe ich auch gesagt, so, ey, ist halt meine Arbeit als Praktikant, dann muss ich jetzt nicht für entschuldigen, aber das kommt halt super rüber, wenn er das macht. Ja, eben. Aber ich denke, das ist auch, ich meine, du hast ja jetzt, soweit ich weiß, eigentlich auch in eher jüngeren Unternehmen gearbeitet, also einmal in einem wirklich jungen Unternehmen und zum anderen halt eben auch ist die Belegschaft jetzt recht jung, ja, wo du bist, ne? Ja, zumindest immer, ja. Genau, junge Teams. Und ich denke, diese alten Hierarchien, also die gibt es ja durchaus auch noch. Also ich habe da ja auch persönlich schon meine Erfahrungen gemacht und sag jetzt mal, diese Führungskräfte 40, 50 würde ich jetzt mal sagen, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die haben schon noch auch so diese starren Hierarchien im Kopf und da wird sich ja auch nicht geduzt und dann, wenn der Chef halt eben sagt, dass du jetzt 3 Wochen lang scannst, dann scannst du halt 3 Wochen. Und klar ist dann der Chef auch schneller mal der Arsch und ja. Apropos duzen, hast du ein Problem damit, wir sind jetzt beide Anfang 20 so, wir sind jetzt schon erwachsene Männer, hast du ein Problem damit, wenn Leute dich duzen, so Leute in den, keine Ahnung, Alter unserer Eltern? Nee, eigentlich ist mir das immer relativ wurscht, es gibt aber Sachen, wo es mich zum Beispiel stört, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie beim Arzt bin oder so und da hatte ich es auch schon, da hat die Arzthelferin mich geduzt und das fand ich irgendwie unangenehm, aber so auf der Straße oder so ist mir das eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Ja, genau, also, ich hatte nur, also mir ist auch immer vollkommen egal, aber manchmal, also einmal oder sowas, ich weiß auch, das war gestern irgendwie auch im Laden oder sowas und da hat die mich auch einfach so geduzt und irgendwie, eigentlich habe ich damit gar kein Problem, aber in dem Moment hat sich irgendwie angefühlt, als ob das ja nicht respektlos wäre, wo ich schon gedacht habe, so, eigentlich sind wir jetzt schon auf der gleichen Stufe so in der Gesellschaft, ne? Ja, man kommt sich dann halt vor allem, also ich finde halt vor allem, wie gesagt, in so einem offiziellen Rahmen, wenn du jetzt irgendwie auf dem Amt bist oder halt beim Arzt oder, ja, das sind jetzt Sachen, die mir einfallen. Und wenn du dann die Person gegenüber gesiezt hast und sie dann einfach beschließt, okay, da ist irgendwie der wird jetzt geduzt. Und dann denke ich mir so, okay, warum hast du jetzt diese Entscheidung getroffen, dass du mich duzt, obwohl ich dich vorher gesiezt habe? Ja, auf jeden Fall. Das ist dann schon so ein bisschen respektlos, auch irgendwo. Und jetzt, wie gesagt, auf der Arbeit bei mir, da sind auch Leute, die sind schon fast 40 und wir haben einfach am Anfang gesagt, hier Leute, wir duzen uns, vor allem sozialer Beruf, kommt halt total beschissen, wenn du da auf ein Sie bestehst und würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Und da ist es mir auch, da wäre mir das Sie unangenehm. Könnten Sie mal bitte die Windel wechseln? Ja, auf jeden Fall. Wechsel keine Windeln. Musst du nicht machen? Ach, nein. Gut für dich. Auf jeden Fall, ja. Aber sprechen wir vielleicht mal auch über Sachen, die nicht so persönlich sind, sondern wir haben jetzt auch schon ein bisschen über Wirtschaft gesprochen. Was hältst du davon, wenn wir irgendwie mal darüber reden, was einen so da momentan richtig auf den Sack geht? Habe ich irgendwie gerade Lust zu. Ja, also beim ich mache mir jetzt, wie gesagt, da ich seit jetzt kurzer Zeit im sozialen Bereich arbeite, habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, dass da ja doch eine ziemlich kräftige Lohnungerechtigkeit herrscht. Also ich meine, man kennt das ja auch, wenn man nicht da arbeitet. Eine Krankenschwester verdient nicht viel, der Assistenzarzt verdient nicht viel. Also Personen, die eigentlich eine hohe gesellschaftliche Verantwortung und auch Wichtigkeit besitzen, verdienen eigentlich ein Appel und ein Ei und rackern sich da den Arsch ab und verdienen 17 Mal so wenig, beziehungsweise der Manager verdient 17 Mal so viel wie eine Erzieherin zum Beispiel. Und es ist halt eben da bei mir jetzt auf der Arbeit auch so, das sind halt Pflegekräfte, ja, die verdienen halt minimal mehr als ich und ich habe keine Berufsausbildung und mache das als Nebenjob neben meinem Studium und da kommt halt schon... Die verdienen nur so viel mehr als du trotzdem, also wenig... Ja, also wir haben da, also wie gesagt, ich muss da jetzt keine Stundenlohnzahl genau nennen, aber ja, es unterscheidet sich eben minimal und ich würde sagen, wir liegen beide... unwesentlich deutlich über dem Mindestlohn, ja. Und ja, es sind halt so Sachen, die da herrschen. Und die Leute haben teilweise Arbeitszeiten von morgens um 5:30 bis abends um 11, ja. Und sind halt auch streng getaktet im Pflegedienst, im ambulanten Bereich zum Beispiel. Und das finde ich schon ein Punkt, da sage ich, okay, es ist irgendwie nicht okay, dass Leute so früh aufstehen, so einen harten Job eigentlich auch haben, so viel Verantwortung haben, für Menschenleben ja auch irgendwo und bis abends arbeiten und dann am Ende des Monats, keine Ahnung, mit 1,4 rausgehen oder was. Ist schon irgendwie heftig, oder? Ja, okay. Also bei mir ist es nur einmal irgendwie so ein bisschen realer geworden, als wenn mein Praktikum war. Ich hatte auch Mindestlohn verdient. Dann haben wir irgendwie gerade Fernsehen geguckt, durchgesappt oder so und dann war auch so eine Talksendung. Also komplett bescheuert. Dann haben die aber auch so ein Publikum gefragt und dann saß halt irgendwie nur so alte Leute und gesagt haben so, die scheiß Merkel, Flüchtlinge. So. Und auf jeden Fall war einer hat halt gesagt, es kann halt nicht sein mit den Löhnen. Ja, er wurde gefeuert, er ist Mitte 40, er hat 2 kleine Kinder, er hat eine Frau und jetzt geht er irgendwie schaffen und kommt irgendwie so mit Mindestlohn gerade so über die Grenze und arbeitet irgendwie 800, irgendwie so 40 Stunden im Stahlwerk oder irgend sowas. Ne? Da habe ich auch gedacht, Junge, Junge, Junge, der verdient einfach genauso viel wie ich. Das ist halt wirklich hart. Ja. Ich meine, ich hatte auch schon, als ich einen Ferienjob hatte vor ein paar Jahren, habe ich in einem Lager gearbeitet und der Lagerist Azubi, der dort gearbeitet hat, der hat dann einfach die Hälfte von mir verdient. Der war in seinem letzten Lehrjahr. Gut, man kann dann natürlich sagen, okay, da bekommt ja auch noch die Auszahlung seiner Ausbildung. Aber im Endeffekt war es schon hart, als ich dem dann gesagt habe, was ich bekomme, hat er auch mal dumm geguckt und ich war halt zu dem Zeitpunkt noch ein Schüler, der einfach im Sommer da ein bisschen gearbeitet hat. Ja, ja, ja. Und im Endeffekt, der wird später auch nach der Ausbildung, also Lagerist ist jetzt nicht der bestbezahlteste Job und der wird da auch nicht weit drüber kommen. Ja. Also, und das ist halt dann schon irgendwie auch so eine Perspektive, wo ich verstehe, dass die Leute irgendwo ein bisschen angepisst sind. Aber die Frage ist ja auch, erstens, woher rührt das und zweitens, wie kann man es ändern? Woher es rührt, würde ich vielleicht später kurz besprechen. Also ich habe da nur letztens zum Beispiel einen Artikel gelesen, wie man das ändern könnte. Und da war irgendwie so ein neues Wirtschaftsmodell, nenne ich es jetzt mal, oder Lohnmodell. Hat jemand gesagt, wie wäre es denn, wenn man quasi per Prämisse, wie wichtig ein Job für die Infrastruktur oder für die weitere gesellschaftliche Fortbestand ist. Also jetzt beispielsweise ein Gleisbauer oder ein Müllmann oder ein Postbote oder die Krankenschwester und der Arzt, wenn die viel verdienen würden und Leute, die momentan ja viel verdienen, ist ja vor allem der Dienstleistungssektor, der finanziell am Boom ist, also IT, Banken und so weiter, wenn die ja quasi für den, sag mal, Lebenserhalt der Gesellschaft eigentlich gar nicht so notwendig sind, wenn die dann angepasst weniger verdienen würden, Also im Prinzip hat dieses Modell ausgesagt, dass du die Pyramide fast umdrehst, bis auf jetzt wenige Ausnahmen wie der Arzt, der jetzt nicht so schlecht verdient, aber vielleicht immer noch ein bisschen zu wenig als Assistenzarzt. Und dann dachte ich mir halt auch so, okay, im Endeffekt ist es ja schon auch wieder nur subjektiv und wäre ja genauso unfair, oder was meinst du? Und ich finde es auch, glaube ich, einfach so weit realitätsfern, dass, wenn ich überlege, also jetzt irgendwelchen krassen Jobs oder sowas bei, keine Ahnung, jetzt nehmen wir ein IT-Unternehmen oder sowas, da kommt ja nicht jeder rein. Mhm. Muss ja schon gewisse Qualifikationen haben. Wenn die Leute aber sehen, dass der Postbote, wofür du keine Qualifikation brauchst oder geringe Qualifikation brauchst, viel, viel mehr verdient, besteht doch gar kein Anreiz mehr, diesen IT-Kram zu machen. Ja, hast du recht, da würde ja quasi irgendwie so der Bildungsanreiz wieder weg. Die würden ja alle Postboten werden wollen. Und die Sache man kann mittlerweile sogar Postbote werden, ohne eine Ausbildung oder irgendwas. Also ich glaube, du kannst halt einfach. Genau, und die Sache ist halt dann, was ist dann mit den Leuten, die quasi weniger qualifiziert sind, aber keine Postboten werden können, weil die schon sehr gut Qualifizierten alle Postboten werden. Was machen die dann? Weil die können ja nicht dann einfach tauschen und sagen, alles klar, ich mache den IT-Job. Also. Ja, ich weiß, worauf du hinaus. Vielleicht ist jetzt ein bisschen eng gedacht, aber bei dieser Pyramide ist ja also meistens so, dass eben die, naja, also es ist vielleicht jetzt auch ein dummes Beispiel mit den Postboten, ne? Aber dass halt der Anreiz quasi, wenn diese anderen Jobs nicht besser bezahlt werden, dass der Anreiz nicht besteht, dass Leute da hingehen. Also ich habe jetzt hier mal gerade eine Grafik irgendwie vorliegen, die heißt, was Deutsche verdienen. Die Quelle ist von gehaltsvergleich.com und also ganz unten mit 1637 Euro im Monat ist die Branche Friseur Kosmetik, die Branche. Ist einem ja auch schon hinlänglich bekannt, dass ein Friseur nicht so besonders toll verdient. Ja. Und dann kommt halt eben danach aufsteigend Hausmeister, Altenpfleger, Erzieher, Maurer, Bauingenieur, Lehrer. Die Lehrer liegen dann schon bei 4.000 Euro im Monat. Ich glaube, das sind Bruttogehälter, hoffe ich doch aber, oder? Ja. Und dann eben Rechtsanwälte, IT-Berater, Fachärzte, Vertriebs- und Marketingleiter und ganz oben mit, aber dann auch nochmal einem ordentlichen Abstand, sind Bankvorsitzende und Geschäftsführung der Banken. Ja. Also diese Grafik ist auch krass. Also du hast Vertriebs- und Marketingleiter, die haben 13.865 Euro im Monat durchschnittlich. Und dann kommt einfach mit großem Abstand Chemievorsitzender und Geschäftsführung mit 34.300 und Bankvorsitzender mit 41.400, also die dann einfach nochmal zwei Drittel mehr verdienen. Ja, aber das ist ja, ich denke, das geht ja schon in irgendwelche vor, obwohl ja, höhere Führungsetagen zumindest. Ja, steht da ja auch. Ja, aber ja. Die Grafik sieht gerade schon irgendwie verstörend aus. Nein, ich meine, worauf ich damit eigentlich hinaus will, ist, dass es schon irgendwo sinnvoll ist, eine gewisse gerechteren Lohn irgendwie zu erwirtschaften für zum Beispiel, ich sag mal, Pflegekräfte oder dass die Erzieherin auch streiken geht, das ist ja auch ihr Recht und ich finde das auch. Da habe ich auch immer irgendwie ein bisschen, also ich habe auch noch keine Kinder oder sowas, die in die Kita gehen müssten oder so, aber ich trotzdem mich dafür bis jetzt immer Verständnis gab. Ja, jeder hat auch eigentlich, also ich habe selten gesehen, dass die Erzieher gestreikt haben und dann irgendwie alle gesagt haben, boah, nee, was sollen die Scheiße jetzt? So höchstens, dass sie mal geguckt haben, bis sie 2 Tage ihre Kinder selbst versorgen müssen, aber. Ja, eben. Ja. Aber die Frage, worauf es ja dann eigentlich kommt, ist ja eigentlich, gibt es überhaupt einen gerechten Lohn, ne? Also darauf läuft ja eigentlich alles zurück. Und das kann man ja eigentlich mit Nein beantworten. Weil es gibt zum Beispiel eine Statistik, die besagt, dass 2/3 der Deutschen sich auch einfach ungerecht bezahlt fühlen. Und das ist ja jetzt nicht nur der Friseur oder die Krankenschwester dabei, sondern 2/3 der Leute empfinden ihren Lohn einfach generell als ungerecht. In Deutschland? Ja. In Deutschland. Also da wurden halt auch Polizisten und so gefragt, die sagen, oh nee, ungerecht oder keine Ahnung. Wahrscheinlich auch IT-Berater, die vielleicht schon 5.000 Euro, boah nee, ich arbeite 6 Stunden die Woche, ungerecht. Ja, also, die Frage ist dann mal, ich meine, dass wenn die das als ungerecht beachten, dann müssen die das ja irgendwie in Vergleich zu irgendwas stellen. Eben, und da sind wir auch wieder bei einer Frage. Kannst du wirklich das Gehalt von der Erzieherin mit der Gehalt mit dem Gehalt von Fitschen vergleichen? Ja, sicherlich nicht, oder? Also, ich meine, das ist ja irgendwie absurd, das zu vergleichen, weil du hast ja ein anderes Arbeitsumfeld. Ja. Man kann sich ja jetzt auch nicht rausnehmen zu sagen, boah, die arbeitet irgendwie härter als der. Keine Ahnung, die arbeitet halt anders. Das stimmt auf jeden Fall. Also zum einen hast du halt eben dass du die Berufe nicht vergleichen kannst und zum anderen ist die Problematik meiner Meinung nach, dass du es auch eben im Kontext sehen musst, in dem Unternehmen die Personen arbeiten und eine Bank generiert ja auch beispielsweise viel mehr Geld und Gewinn, wie ein Kindergarten und hat dadurch auch natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, den Angestellten mehr auszuzahlen. Bei einem Lehrer zum Beispiel oder bei einer Erzieherin ist es ja im Endeffekt Steuergeld, was dafür verwendet wird, um die zu bezahlen. Ja. Und wenn die Erzieherin streiken geht und sagt, sie will mehr Gehalt haben, ist es ja eine legitime Forderung. Aber im Endeffekt, wenn sie mehr Geld bekommt, trifft man ja nur die Entscheidung, sie bekommt jetzt mehr Geld und dafür bauen wir vielleicht ein bisschen weniger Straßen aus. Weil du verteilst ja eigentlich nur das Steuergeld um. Ja, man verteilt im Prinzip nur um, ne? Genau, und es ist ja eine durchaus sinnvolle Frage manchmal, sich die zu stellen. Ist es vielleicht sinnvoll, das umzuverteilen? Aber ob das jetzt halt wirklich dann richtig sinnvoll wäre, den 8.000 Euro zu bezahlen und dafür keine Schulbücher mehr zu kaufen, ist dann halt auch wieder ein Thema, ne? Ja. Das ist ja im Prinzip eine andere Verteilung. Ja, ich finde das auch... Ich finde das auch schwer. Und vor allem, was du noch gesagt hast, was du jetzt gerade nicht erwähnt hast, meine ich, dass der Fortschritt einfach dann vielleicht ausbleibt. Wenn so hohe, also wenn jetzt wieder zu diesem Beispiel, dass alles umgekehrt wird, wenn so hohe Gehälter in Sachen gezahlt werden, die Gesellschaft am Laufen halten, aber eben nicht weiterbringen, kann halt auch die Gefahr sein, dass der Fortschritt einfach ausbleibt. Weil niemand mehr in die Jobs reingeht, die quasi zukunftswichtig sind. Ich meine, das ist ja eben auch der Punkt, warum heutzutage der Banker oder der IT-Mann mehr Geld verdient, weil heutzutage in der heutigen Wirtschaft diese Jobs einfach sehr gefragt sind. Weil ich meine, wir beide wissen es ein bisschen, wie bildet sich denn Lohn, ist im Endeffekt auch wieder nur Angebot und Nachfrage. Und wenn eben die Nachfrage so hoch ist, dann kriegst du halt eben auch ein besseres Gehalt, so. Klar. Wenn du diesen Job ausfüllst. Und wenn du vor allem, wie du vorhin gesagt hast, auch diese fachliche Qualifikation dafür hast, die ja eben, ich weiß nicht, also ein Informatikstudium ist, glaube ich, vielleicht schon ein bisschen schwerer als irgendwie eine Friseurausbildung, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, ohne das stimmt. Ohne jetzt dem Friseur irgendwie abzusprechen, dass er da einen guten Job macht. Aber ich denke, das ist auch... Mein Friseur macht einen Hammerjob. Ja, meiner auch. Ja. Bin sehr zufrieden damit. Und ich lasse immer auch was in der Kaffeekasse da, weil der Schnitt schon so billig ist, dass ich denke... Ja. Kann sich niemals für ihn rechnen. Würde ich mich auch schlecht fühlen, wenn ich das nicht machen würde. Vor allem, der ist immer super nett und dann kriegst du auch noch ein Käffchen und so. Oh. Klasse. Ja, aber ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr. Was weißt du denn davon, wenn du noch mal ein Thema anschneidest, bevor wir hier total in die Überlänge gehen? Ja, also für mich ist es manchmal so ein bisschen, ich halte es jetzt auch ganz kurz, kann sicherlich jeder nachempfinden, mich nerven so festgefahrene bürokratische Strukturen. Oh, tolles Thema. Also sei es jetzt in der Uni irgendwo, dass das irgendwelche Ämter miteinander nicht kommunizieren oder wenn man mal auf dem Amt war oder sowas, ja, allein auf dem Bürgeramt oder sowas und was machen wollte und die arbeiten so unglaublich ineffizient. Ja, ich wollte neulich wollte mich ummelden, weil ich umgezogen bin. Ich habe 2,5 Stunden gewartet dort, weil ich keinen Termin hatte. Ich glaube, das lag zum einen dann daran, weil einfach wahrscheinlich auch viele Leute da waren und zum anderen, weil Beamte wirklich langsam arbeiten, oder? Ja. Und ich frage mich halt, oder ich habe mich gefragt, ob sich sowas ändern würde, wenn diese Sachen privatisiert werden würden. Weil die dann vielleicht in einer gewissen Weise eine andere Motivation haben, effizienter zu arbeiten. Erstens, um Kosten zu sparen und zweitens, um die Kunden, was ja im Prinzip wir sind, irgendwie besser zu befriedigen. Ja, die Kundenzufriedenheit ist auf jeden Fall bei den meisten öffentlichen Institutionen ja ziemlich gering. Ja, und es ist ihnen ja auch scheißegal im Prinzip. Ja, weil du musst ja trotzdem dahin. So. Ja, also deswegen, sowas hatte ich mich halt gefragt, ob sich sowas verbessern würde durch Privatisierung. Und ganz viele sagen, ja, keine Ahnung, ist natürlich super schwer, sowas zu privatisieren, keine Frage. Und die negativen Folgen sind ja auf jeden Fall auch gegeben. Man weiß es einfach nicht. Es gibt dafür einfach keine, also oder zumindest nicht viele prominente Beispiele. Also eins wird mir jetzt einfach, dass die Bahn, die ja privatisiert wurde und die ja trotzdem aber immer noch nur so teilprivatisiert ist und so. Ja. Aber dann das Gleiche wird nämlich auch in England gemacht, habe ich mal gelesen. Und da ist es eben nicht komplett nach hinten losgegangen, als die Bahn privatisiert haben, weil es dann in, keine Ahnung, 20 Subunternehmen oder sowas aufgespaltet wurden. Und daraufhin einfach Preise nach oben gegangen sind, Verspätungen und alles zugenommen haben. Und das liegt einfach auch daran, dass dadurch, dass sowas vom Staat gemanagt wird, so eine Bahn jetzt als Beispiel, dass es alles dann im Prinzip doch gebündelt ist und eben nicht nur den einzigen Fokus darauf liegt, Gewinne zu erzielen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, absolut. Das ist ja der Vorteil von einer Verstaatlichung im Endeffekt, dass man die Organisation im Staatsapparat bündelt und eben nicht darauf aus ist, maximalen Gewinn zu erzielen. Weil das ist ja das Problem bei einer Privatisierung beispielsweise. Du erzeugst ja im Endeffekt, indem du ein staatliches Unternehmen privatisierst, ein Monopol in der Branche. Genau. Und ein Monopol ist ja immer schlecht für den Wettbewerb. Und wenn das dann mit der Gewinnmaximierung einhergeht, würde der Konsument darunter ja schon deutlich auch leiden, ja. Ja, und bei so großen Organisationen ist halt zum Teil der Koordinationsbedarf einfach so hoch, dass der vielleicht durch private Unternehmen nicht gedeckt werden kann. Wie jetzt bei der Bahn zum Beispiel. Ja, das stimmt allerdings, weil du hast ja auch viele Aufgabenfelder. So bei der Bahn hast du ja im Endeffekt so Schienenverkehr und gut Super viel. Es ist. muss ja alles irgendwie miteinander koordiniert werden. Die ganzen, Richtig. ich meine allgemein, wie die Züge fahren auf dem Schienennetz. Ja, aber wahrscheinlich würdest du bei so einem, also wenn jetzt, sag mal, der Beamtenapparat privatisiert würde, jetzt irgendwie das Rathaus privat wäre, jetzt mal als Gedankenspiel, du müsstest Ja. ja quasi wieder einen eigenen Staatsapparat fast erzeugen, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten zwischen den ganzen Institutionen. Also im Endeffekt weiß ich nicht, ob sich so viel ändern würde. Es auch nicht. Es ist nur ein Was? Gedankenspiel, der vielleicht, an dem man sich als selber festhält und denkt, vielleicht wäre alles besser, wenn es so ist. Ja, Einfach nur frustriert. weil Fakt ist, dass man sich da ziemlich oft aufregt, wenn man zu irgendwelchen Ämtern oder an der Uni ans Prüfungsamt muss oder wie auch Dreieinhalb immer. Stunden habe ich da gewartet. Ja, da geht einfach wichtige Lebenszeit verloren, bei der man einen schönen Podcast aufnehmen kann. Zum Beispiel. Ja, habe ich auch sehr viele Podcasts gehört in der Zeit. Das glaube ich dir, ja. Das ist auch eine perfekte Chance dafür, siehst du mal. Ja, die stellen ja schließlich WLAN bereit für eine Stunde. Wow, echt, ist das auch zeitlich limitiert oder was? Ja. Oh Mann. Und dann muss man sich irgendwie neu anmelden mit irgendwas. Okay, da sind wir, da ist auch schon wieder bürokratisiert, sogar bei der Wi-Fi-Nutzung. Ja, Ja, es aber gibt. was ich sagen muss, die waren richtig hip auf dem Amt und modern. Ich konnte da hingehen und sagen, Leute, ich will hier irgendwie raus, weil es mir zu lang. Und dann konnte man seine Nummer angeben und dann wurde einem eine automatische SMS geschickt, 15 Minuten bevor man dran war. Echt, das ist ja schon mega modern. Also, Da habe ich ich auch glaube, das gedacht. kann man nicht auf dem Dorf erwarten. Nee, Aber das da muss man nicht. vielleicht auch keine 2,5 Stunden warten. Ja, das stimmt. Da konnte ich irgendwo ins Café gehen oder sowas und warten. Da kam diese SMS nicht und dann bin ich irgendwann wieder zurückgegangen, weil ich dachte, die hätten es verpennt und dann war trotzdem immer noch halbe Stunden warten oder sowas. Aber du hast immerhin in dem Café dann unbeschränkt Wi-Fi gehabt, oder musst du dich da auch Oh, nicht? jetzt wo du es so sagst. Siehst du, alles perfekt. Ja, das stimmt. Gut, ich glaube, wir haben unsere Sendezeit auch schon ziemlich gut ausgefüllt heute. Ja, sind wir Ich schon muss sagen, soweit. es war mir eine große Ehre mit Es war dir. mir eine Ehre. Danke, dass ich euren schönen Podcast so verschandeln durfte, dass ich hier aufgetreten bin. Ich finde, du hast ihn bereichert. Also es hat mir Spaß gemacht mit dir heute. Die Zeit ging ziemlich zügig rum und ja, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass du dabei Ja, warst. ich muss mal sagen, ich bin jetzt ja die siebte Folge jetzt gerade mal. Vorhin beim Aufnahmestart hat Torben schon erwähnt, die Folge ist 007. Ich fühle mich natürlich geehrt, dass ich bei so einer Folge dabei sein darf. Vielleicht bin ich bei der nächsten Schnapszahl dann wieder da. James Samuel Bond oder wer bist du jetzt? Ja, klar. Ich könnte dir das sagen, aber dann muss ich dich umbringen. Okay. Dann hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat. Vielleicht ein, zwei Rückmeldungen per Mail, ob ihr dieses Aufnahmeformat vielleicht sogar besser fandet als davor, ob es euch beschissener gefallen hat, ob ihr den Samuel heiraten wollt. Meldet euch, Oh. gibt uns Rückmeldungen. Wir machen eine kleine Heiratsvermittlung auch vielleicht. Irgend sowas in die Richtung. Ja, ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch eine schöne Woche. Ja, vielleicht hast du noch ein paar abschließende Worte, Samuel. Ah, ich bedanke mich einfach nur, dass ich hier sein konnte. Das hat mir Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Tschüss. ciao.